Ein Abend im Kreis der Familie. Stell dir vor, kurz nach Weihnachten oder so. Alle kommen zusammen. Papa Michael, Mutter Hilde. Die erwachsenen Kinder Robert und Julia. Vielleicht sind auch noch Großeltern dabei. Sagen wir Großvater Helmut, der letzte seines Stands, der alle überlebt hat, vielleicht alle überleben wird mit seinen 103 Jahren auf dem Buckel. Sie sitzen da rum, haben gegessen und ihnen ist langweilig. Sie haben schon die üblichen Themen abgearbeitet. Sohn Robert, was macht die Arbeit? Tochter Julia, hast du endlich jemanden kennengelernt? Jemand Festen? Mutter Hilde, was macht deine Arthritis? Vater Michael, was macht der Hobbykeller? Großvater Helmut, wann müssen wir dich spätestens zurück ins Altenheim bringen? Alles war gefragt und beantwortet worden. Wie bei jedem dieser Zusammentreffen. Also saß man da rum und wusste nicht, was zu tun ist. Da kam Robert auf eine Idee. Wollen wir nicht ein Brettspiel spielen? Papa Michael schaut kritisch zu Mama Hilde. Sie sieht so aus, als würde sie sich schämen. Sie atmet tief ein und aus und lässt dann kleinlaut den Satz heraus. Ich habe die Spiele verschenkt. An die Nachbarskinder. Das waren unsere Spiele, jammert Robert. Dann ist das Thema irgendwann vom Tisch und man weiß immer noch nicht, was zu tun ist. Jeder ist dankbar, als Julia mit einem Vorschlag kommt. Lasst uns Lügen spielen. Dazu braucht man nichts. Großvater Helmut beginnt eine Erzählung von seinem Urlaub auf Rügen im Alter von 12 Jahren. Die erwachsenen Kinder schauen sich an und können sich das Lachen kaum verkneifen. Ach Opa, sagt Julia, nicht Rügen, Lügen. Was? Fragt er und greift sich an das Ohr. Lügen! Schreit Julia jetzt. Ach so, sagt der Großvater und schiebt sein Gebiss zurecht. Und wie soll das gehen, Schwester? Fragt Robert interessiert. Die Regel ist einfach, erzählt Julia. Jeder darf so viel lügen, wie er will. Und das soll Spaß machen? Fragt Mama Hilde skeptisch. Ich bin dabei, ruft Papa Michael begeistert. Ich bin ein Papagei und lebe im Regenwald, sagt er. Das ist doch albern, sagt Mutter Hilde. Komm, gebt Julia eine Chance, fordert Robert. Ich habe euch alle sehr gerne, sagt Opa Helmut. Papa, du verstehst das Spiel nicht. Wir sollen lügen, stellt Vater Michael fest. Ja und? Fragt Opa. Die Kinder lachen. Ich habe einen Mann kennengelernt. Wir werden bald heiraten, sagt Julia. Das ist schön. Wie sieht es mit Urenkeln aus? Fragt Opa. Ich bin schwanger. Bald werde ich meine Leidenschaft für die Innenarchitektur aufgeben und mich nur noch um den Haushalt kümmern. Die Eltern schauen böse. Das ist ein blödes Spiel, sagt Mama Hilde. Im Altenheim ist es schrecklich. Ich will da nicht mehr hin. In der Tat werde ich euch alle enterben, falls ihr mich dahin zurückschickt, sagt Opa Helmut. Die Kinder lachen nicht mehr. Mir wurde gekündigt, sagt Robert. Das ist fantastisch. Dann kannst du endlich deinen Roman schreiben, sagt Julia. Nein, mir wurde wirklich gekündigt, sagt Robert. Ich war schwanger und habe abgetrieben, sagt Julia. Mutter und Vater schauen entsetzt. Vater sagt, ich bin nicht euer Vater. Mutter sagt, ich will die Scheidung. Keiner sagt mehr was. Mutter Hilde starrt auf den Tisch. Papa Michael verlässt den Raum. Julia schluchzt leise in sich hinein. Robert schaut bedrückt. Opa lacht. Opa sagt, tolles Spiel, Lügen, das sollten wir öfters spielen. Jedoch müsst ihr mich langsam zurückbringen, es ist 21:15 Uhr. Bald ist die Nachtschwester nicht mehr da.